F, geheime Hochgrade. In dem geheimen Gesetzbuch der Großen Landesloge heißt es auf Seite 30 von den Abteilungen und Graden sowie der Regierung des Ordens. Erstens, der Orden besteht aus 3 Abteilungen, 9 Erkenntnisstufen, Grade genannt, und einer Ehrenstufe. Zweitens, die untere Abteilung ist die Johannesloge, welche die Bezeichnung ehrwürdig führt. Sie umfasst die 3 Grade des arbeitsamen Johanneslehrlings, des eifrigen Johannesgesellen oder Mitbruders und des würdigen Johannesmeisters. Drittens, die Johannesloge gibt dem Orden die Gestalt und leistet die gesetzmäßige Arbeit im Vorhofe des Tempels. Viertens, die mittlere Abteilung ist die Andreasloge, welche die Bezeichnung leuchtend führt. Fünftens, die Andreasloge verbessert die Arbeit des Ordens, indem sie den Bau fördert und das Verfallene wieder aufrichtet. Sechstens, die obere Abteilung ist das Ordenskapitel, welches die 4 Grade des hochleuchtenden Ritters vom Osten, des hochleuchtenden Ritters vom Westen, des erleuchteten Vertrauten der Johannesloge und des hocherleuchteten Auserwählten umfasst. Sollte man es für möglich halten, dass sich vernünftige deutsche Menschen hochleuchtender Ritter vom Osten, höchstleuchtender Ritter vom Westen, hocherleuchteter Auserwählter nennen und anreden lassen? Auf Seite 93 des Gesetzbuches heißt es über die freimaurerische Bekleidung: In den Johanneslogen tragen die Brüder aller Grade einen Schurz, die Brüder vom 1. bis zum 9. Grade eine Maurerkelle, die Brüder vom 3. bis zum 10. Grade Halsbänder, die Brüder vom 7. Grade an aufwärts tragen am Mittelfinger der rechten Hand einen goldenen dreiteiligen Ring. Die nähere Beschreibung dieses Schmuckes ist in den Logenbüchern der einzelnen Grade zu finden. Diese Bestimmung spricht also von 10 Graden. Bei der Beweisaufnahme wurde Dr. Müllendorf unter ausdrücklichem Hinweis auf seinen Eid befragt, wie viele Grade seine Großloge habe. Der Zeuge war bei dieser Frage zunächst sehr betroffen. Er erklärte dann, er wolle Angaben machen, er möge aber ausdrücklich in das Protokoll aufgenommen haben, dass er seine Angaben nur auf Befragen des Gerichts gemacht habe. Dr. Müllendorf gab zu Protokoll des Berichts: Alles in allem genommen hat meine Großloge 12 Grade. Der 10. Grad umfasst die Ritter des Roten Kreuzes. Der 11. Grad besteht aus dem Ordensmeister und den beiden Ordensarchitekten. Der Ordensmeister allein bildet den 12. Grad. Ich selbst bin im 11. Grad. Es ist also möglich, wie ich auf Befragen teilnehmen muss, dass der Ordensmeister Dinge weiß, die mir verborgen geblieben sind. Der Ordensmeister steht über dem Großmeister. Auf weiteres Befragen teile ich mit: Der Großmeister kann nur mit Zustimmung des Ordensmeisters gewählt werden. Der Großmeister überwacht die Johannes- und Andreaslogen, der Ordensmeister überwacht den ganzen Orden, insbesondere die Kapitel. Der Ordensmeister hat die Kenntnisse des 12. Grades. Diese Angaben sind von ungeheurer Tragweite. In dem Gesetzbuch, das die Angehörigen der Großen Landesloge in die Hand bekommen, sind 10 Grade angegeben. Und tatsächlich besitzt die Große Landesloge nach Angabe des Dr. Müllendorf 12 Grade. Nach Lenhoffs Freimaurerlexikon besteht die Große Landesloge aus 4 Provinzialgroßlogen, 19 Kapitellogen, 24 Andreaslogen, 178 Johanneslogen, 59 Kränzchen und ungefähr 20.000 Brüdern. Fast in jeder größeren Stadt Deutschlands befindet sich eine zu der Großen Landesloge gehörende Loge und nur 3 Menschen sind im 11. Grade. Damit in allen Graden, besonders aber in den Hochgraden, die Geheimhaltungspflicht jahrgenau erfüllt wird, geben die schon 1722 gesammelten alten Pflichten für den Fall, dass mehrere Freimaurer mit einem Nicht-Freimaurer zusammen sind, folgende Verhaltensmaßregel: Ihr sollt in Reden und Betragen vorsichtig sein, dass auch der scharfsinnigste Fremde nichts zu entdecken vermöge, was nicht geeignet ist, ihm eröffnet zu werden. Zuweilen müsst ihr auch ein Gespräch ablenken und es klüglich zur Ehre der ehrwürdigen Brüderschaft leiten. Unaufrichtigkeit und Heuchelei werden hier zur Pflicht gemacht. Die altpreußischen Großlogen erkennen die alten Pflichten als historisches Dokument an, die Großloge von Hamburg erkennt die alten Pflichten als Quelle und Grundlage an. Die Mitteilungen der Großlogen von Hamburg, Bayreuth und Frankfurt, verfasst zu Eisenach 1901, die bei der Aufnahme den Suchenden, das heißt den Aufzunehmenden, übergeben werden, nehmen mehrfach auf die alten Pflichten Bezug. Jedenfalls ist die obige Bestimmung über die Vorsicht gegenüber dem Nicht-Freimaurer und über die Ablenkung eines Gespräches dem Hochgrad-Freimaurer zur zweiten Natur geworden. Nur ein einziger Mann, der Ordensmeister, ist allein im 12. Grade. Nur der Ordensmeister allein kennt die letzten Ziele des Ordens. Der Mann, der 15 Jahre lang nach außen als Großmeister und Leiter der großen Landesloge in Erscheinung getreten ist, kennt die letzten Ziele des Ordens nicht. Und er muss zugeben, dass es Dinge gibt, die ihm verborgen geblieben sind. Soll es wirklich zur Selbstveredelung notwendig sein, dass eine derartige Geheimniskrämerei getrieben wird und dass nur vereinzelte Menschen die letzten Ziele des Bundes kennen? Millionen von deutschen Menschen halten mit Recht einen solchen Bund für verwerflich. Die Aufklärungsschrift der großen Landesloge 1929 schreibt auf Seite 12, der Orden wolle seine Mitglieder zu innerlich freien Menschen erziehen. Sind hierzu diese Hochgrade mit ihren vielen geheimen Bindungen notwendig? In dem Bestreben des Hochgrad-Freimaurers, seinen Orden vor ungerechten Angriffen zu schützen, fährt Dr. Müllendorf fort, wenn mir diese Kenntnisse des 12. Grades auch nicht bekannt sind, so kann ich doch mit Bestimmtheit sagen, dass sich über diesem 12. Grade nichts mehr befindet und dass der Ordensmeister an keine andere Stelle gebunden ist, weder an eine übergeordnete noch an eine koordinierte. Es existiert auch keine koordinierte Stelle. Nach § 62 des Handbuches für die Brüder der großen Landeslogen wird der Ordensmeister aus den Brüdern mit dem Roten Kreuz von denselben auf Lebenszeit gewählt. Wenn er eine Tochterloge besucht, soll er als das höchste Oberhaupt des Ordens empfangen werden. Eine Abordnung geleitet ihn in den Tempel. Bei seinem Eintritt bilden die Brüder das stählerne Dach, indem sie ihre Degen erheben und kreuzen, § 63. Unter diesen dachsparrenartig gekreuzten Degen geht der Ordensmeister hindurch, wird durch 3x3 gegrüßt und überschreitet die ausgebreitete Arbeitstafel, wozu er allein das Recht hat. Der Ordensmeister hat das Recht, unbedeckten Hauptes zu bleiben, § 63. Als Ordensmeister des deutsch-christlichen Ordens hat noch im Jahre 1933 der geheime Kriegsgerichtsrat Balthasar Wolfrat Potsdam die Kundgebungen der Ordensleitung unterzeichnet und die Zusammenkünfte geleitet. Wir fragen uns, woher weiß denn Dr. Müllendorf, dass über dem 12. Grad der großen Landesloge kein weiterer Grad oder keine weitere Stelle mit neuen Geheimnissen besteht? Woher weiß Dr. Müllendorf denn, dass es weder eine übergeordnete noch eine gleichgeordnete Stelle gibt? Dr. Müllendorf musste doch selbst zugeben, dass er über den 12. Grad nicht Bescheid weiß. Wie viele geheimste Hochgrade haben wohl die anderen Großlogen? Wie mag es in den Hochgraden der ausländischen Großlogen aussehen? Insbesondere in den 83 Graden der französischen Logen?